Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv hier um 16 Uhr. Los geht's. Heute in der Sendung. Super, dass ihr eingeschaltet habt auf der 88.4 in Berlin oder der 90.7 in Potsdam und Umgebung. Folgende Themen haben wir heute für euch vorbereitet, als da wären ein Rückblick auf den revolutionären 1. Mai in Berlin. Denn abseits der ganzen Hetze von SPD, Zeitung, CDU, FDP oder wie sie alle heißen, gibt es durchaus auch was Interessantes über den revolutionären 1. Mai zu berichten. Ich hoffe, das können wir heute hier gewährleisten. Und dann einen zweiten Bericht über eine Kundgebung, die ja ein Thema berührt, was wir hier in der Sendung als Dauerthema haben, nämlich den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Der wurde vor anderthalb Wochen 67 Jahre alt und trotz der miesen gesundheitlichen Lage fand eine Kundgebung aus diesem Anlass statt, und zwar im Kiez von Neukölln. Sie war eingebettet in einen internationalen Aktionstag in, ich glaube, 11 oder 12 verschiedenen Ländern fanden insgesamt weit über 20 Demonstrationen oder Kundgebungen statt für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal. Und wir haben halt die Berliner besucht und Aufnahmen für euch gemacht, und das hört ihr heute hier in der Sendung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Am vergangenen Samstag war der internationale Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter, der 1. Mai. Es geht um die Aufhebung der Knechtschaft durch die Lohnarbeit und für gleiche Rechte und gleiche Teilhabe für alle, entgegen der kapitalistischen Gesellschaft, die wenige superreiche und viele immer mehr arme Menschen auf der Welt produziert. Einige Politikerinnen und Politiker in Berlin sind im Wahlkampfmodus, allen voran scheinbar die SPD, CDU und FDP, die ihre übliche Hetze machen. Nur leider funktioniert das für sie diesmal nicht so gut, denn eins lässt sich ganz klar sagen: der von der Polizei herbeizitierte Corona-Gefahrennotstand, den sie da angeblich beheben wollten, das ist eine Fantasie, die wahrscheinlich der Berliner Polizeipräsidentin Slowik und dem Innensenator Geisel letzte Woche eingefallen ist. Sie haben es ja eigentlich in ihrer Pressekonferenz am Freitag vor der Demonstration schon angekündigt, dass sie sie auflösen wollen mit solchen Argumenten. Ich habe noch nie eine so große Menschenmenge gesehen seit Ausbruch der Corona-Pandemie, in denen so diszipliniert Masken getragen wurden und viele auch, so gut es eben ging, auf Abstand achteten. Wenn es mal an Stellen, wo es keinen Abstand gab, dazu kam, dass es wirklich zu eng wurde, dann lag das ganz eindeutig am Verhalten der Polizei, die diese Demo immer wieder angehalten, unterbrochen hat und sich da reingedrängt hat, zum Beispiel auf der Karl-Marx-Straße, wo sie dann ja auch sehr brutal und gewalttätig wurden. Was ich auch beobachtet habe, waren sehr rassistische Übergriffe der Polizei, denn mir ist aufgefallen, dass viele der Festgenommenen oder der Leute, die sie mitgeschliffen haben, nicht dem biodeutschen Klischee entsprachen, womit ich natürlich überhaupt nicht sagen kann oder aussagen kann, woher diese Leute stammen oder wo sie aufgewachsen sind oder wie sie sozialisiert sind. Aber es war auffällig, dass die Polizei eben migrantisch geprägte Leute angreift. Das habe ich zumindest so auf der Karl-Marx-Straße beobachten können. Ich habe 3 Festnahmen beobachtet, in denen Leute, die eindeutig kein Deutsch gesprochen haben, gezielt aus einer Menge herausgegriffen wurden von den Polizisten. Ich habe eine andere Szene beobachtet, wo eine Frau afrodeutscher Erscheinung, würde ich sagen, die gar nicht auf der Demonstration war, sondern am Rande stand, mitgenommen wurde, festgenommen wurde, in Handschellen abgeführt wurde, weil sie sich das Ganze angeschaut hat. Solche Sachen lassen tief blicken in die Beweggründe der Polizei, und ich denke, diese billige Wahlkampfkutsche, die da gerade Innensenator Geisel fährt, die wird ihm hoffentlich irgendwann, spätestens am Wahltag, quittiert werden, denn Berlin tickt anders und lässt sich durch sowas nicht spalten und nicht mehr aufhetzen. Die Zeiten sind vorbei, hoffe ich doch sehr zumindest. Und deswegen will ich mich jetzt gar nicht weiter mit dem Quatsch beschäftigen, sondern ein bisschen in die Inhalte der 1. Mai-Demo gehen, auch wenn das natürlich in so einer Radiosendung in der wenigen Zeit, die wir haben, kaum möglich ist. Als erstes hört ihr einen Beitrag der Gruppe Migrantifa, ziemlich vom Anfang der Demonstration auf dem Hermannplatz. Ich schätze, dass zu dem Zeitpunkt ja weit über 10.000 Leute allein schon in umliegenden Straßen waren, später wurden es noch mehr. Und ein Großteil der Leute hat diese Rede auch gehört. Wo wir schon beim Stichwort Solidarität wären. Aktuell sollen wir uns ja alle isolieren. Die überarbeiteten Pflegekräfte sollen wir nicht weiter belasten und an die Armen und an die Kranken denken. Worüber hier aber nicht geredet wird, in den Talkshows, in den führenden Tageszeitungen und in der Politik, ist, dass die Herrschenden aus Politik und Wirtschaft diese unmenschlichen gesellschaftlichen Bedingungen erst geschaffen haben. Sie sind es, die Profitinteressen über Gesundheitsschutz und Existenzsicherung vieler Menschen stellen. Sie profitieren davon, dass wir arbeitslos sind, weil sie uns dann in schlecht bezahlte Jobs stecken können. Alles, damit die Konzerne ihre Gewinne auch noch mehr maximieren können. Und dann wollen sie uns ihre kaum wirksamen Maßnahmen als Solidarität verkaufen. Wen wollt ihr hier eigentlich verarschen? Die Verantwortung jedes Einzelnen wird betont. Vertreten werden aber bei jeder Gelegenheit die Interessen der Konzerne. Wo der Kapitalismus sich selbst in die Krise steuert, sollen wir uns weiter isolieren. Wir sollen unsere Jobs verlieren, aber unsere Miete zahlen. Während der soziale Wohnungsbau abkackt, wie man so hier sehen kann und so, die ganzen Neubauten auf der Hasenheide zum Beispiel, und die Mieten immer unerschwinglicher werden, wenn man überhaupt eine Wohnung findet. Manche sollen Überstunden leisten, auf Löhne verzichten und ihre Gesundheit ruinieren. Wir sollen warten, monatelang für ein bisschen Geld, das uns nach 70 Jahren Schuften in Almania doch eigentlich zustehen sollte. Die Herrschenden können in ihren Willen und Lofts nur von persönlicher Verantwortung reden, weil ArbeiterInnen auch ausgebeutet werden. Egal ob in der Industrie, Pflege oder in der Haushaltsarbeit, der Wohlstand Deutschlands und Westeuropas ist auf dem Rücken der ArbeiterInnen und Ausgebeuteten hier und weltweit geschaffen. Die Lofts von heute waren einst ArbeiterInnenwohnungen für viele, die dort Familien großgezogen haben. Was für eine ekelhafte Realität, in der unsere Freundinnen für ihre Obdachlosigkeit kriminalisiert werden, wenn doch die Obdachlosigkeit von den Herrschenden geschaffen ist. Was für unhaltbare Zustände, dass unsere migrantischen Freundinnen mehr als andere von Gentrifizierung, Obdachlosigkeit und Zwangsräumungen betroffen sind. Im Winter, in der Krise, ohne jegliche Menschlichkeit. Wir laden euch ein, heute gemeinsam mit uns ein kollektives Zeichen zu setzen und die Tradition der internationalen revolutionären ArbeiterInnenkämpfe unserer Vorfahren und VorgängerInnen fortzuführen. Wir lassen uns nicht verkaufen, was uns schon immer gehört hat, aufgeteilt in kleine Krümel, um die wir uns auch noch streiten sollen, zwischen den Arbeitslosen, den Migranten, den Geflüchteten, den Armen. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Unsere Solidarität zueinander, unsere Wohnungen, unsere Arbeitsplätze, unsere Gesellschaft, unsere Communities und unsere Straßen. Revolutionärer 1. Mai, weit über 20.000 Menschen nahmen daran teil. Die Berliner Polizei nahm mit Unterstützung ihrer Kolleginnen aus anderen Bundesländern das Ganze zum Anlass, eine groß angelegte Übung zu machen im Verprügeln von Leuten und der Unterdrückung politischer Dissent. Aber trotzdem war es viele Inhalte dort zu hören. Eine Sache, bei der mir wirklich das Herz aufging, ist folgender Beitrag, eine internationale Grußbotschaft des gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Hört selbst. Im Zeichen des Internationalismus. Weil wir eine grenzüberschreitende Solidarität aller Unterdrückten gegen die herrschende Klasse brauchen. Gerade jetzt, in Zeiten der Krise, ist es wichtig, dass wir unsere Kräfte verbinden. Wir werden auch daher heute während der Demo vorne einige Grußbotschaften aus aller Welt von Genossinnen und Berichte über ihre Kämpfe hören. Als erstes hören wir nun Mumia Abu-Jamal, einen ehemaligen Black Panther. Mumia sitzt seit 1981 wegen angeblichem Polizistenmord im Gefängnis. Die amerikanische Strafverfolgungsbehörde muss jedoch ständig zu einigen juristischen Tricks greifen, um nicht offen zugeben zu müssen, dass die Anschuldigungen gegen Mumia Abu-Jamal bestandlos sind und in einer erneuten Prüfung der Beweislage nicht standhalten würden. Die ersten 30 Jahre seiner Inhaftierung verbrachte Mumia in der Todeszelle. Erster politische Druck durch die internationale Solidaritätsbewegung Free Mumia schaffte die Bedingungen, in denen das Todesurteil nicht weiter von den amerikanischen Staatsbehörden aufrechterhalten werden konnte. Doch auch seit seiner Verschiebung vom Todestag in die herkömmliche Haft ist Mumia der dauerhaften Schikane der amerikanischen Justiz ausgesetzt, auf die der Aktivist und Journalist hinweist. 40 Jahre ist es dem Repressionsapparat Amerikas nicht gelungen, Mumias Stimme unhörbar zu machen. Und seine Worte der Gerechtigkeit und des Kampfens dringen noch immer zu uns vor. Freiheit für Mumia! Es ist uns eine Ehre, die Kundgebung mit einer Nachricht von Mumia, die er uns aus dem Krankenhausgefängnis in Frankville zugeschickt hat, eröffnen zu dürfen. Macht mal einmal Applaus! Meine Freundin in Deutschland, wie geht es Ihnen? My brothers, my sisters, my friends in Germany, welcome. As we think about May Day, we think about the struggle, really, all over the world for working people and the working class all over the world to begin to be remembered, respected, and finally empowered to organize society in a humane, human-centered, anti-capitalist, anti-oppressive way of life. That struggle continues, as it must. And that's the way of the world. Whether we're in Germany, whether we're in the United States, indeed, whether we're in India, Africa, everywhere where human beings gather and work and struggle and organize and hope, we have to think about class struggle and the struggle between human beings to exalt the power of labor to transform human societies. I thank you all and I wish you all a ferocious May 1st. Hier spricht Mumia Abu-Jamal. Danke, vielen Dank. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Der vorhin gehörte Redebeitrag von Mumia Abu-Jamal auf der revolutionären 1. Mai-Demo bringt uns auch gleich zum nächsten Thema der Sendung. Denn am 24. April, also vor ungefähr anderthalb Wochen, hatte der Radiojournalist seinen 67. Geburtstag und das unter Umständen, die schlimmer kaum sein können. Seine Gesundheit ist ziemlich ruiniert, wir werden da gleich einige Details hören. Er hatte eine Herzoperation, wir hoffen, dass es ihm jetzt besser geht. Er hatte vor anderthalb Monaten Corona. Und sein neues Verfahren, über das wir schon verschiedentlich hier in der Sendung gesprochen haben, wird seit jetzt bald 2,5 Jahren blockiert. Entweder von rechtsradikalen Polizeilobbyorganisationen oder einem sich als progressiv verstehenden alternativen Staatsanwalt, der aus Gründen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann, versucht eben mit dieser rechten Logik irgendwie mithalten zu können oder die noch zu übertrumpfen und Mumias Verfahren zu blockieren. Jedenfalls fand eine Kiezkundgebung statt in Berlin-Neukölln und zwar im Zusammenhang mit einem internationalen Aktionstag. Es gab ca. 20 Demonstrationen oder Kundgebungen weltweit, an denen Menschen für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal und anderen kämpfenden Gefangenen auf die Straße gegangen sind. Allen voran natürlich in Philadelphia, in Washington D.C., in der Bay Area sind mehrere tausend Menschen sogar einem Aufruf einer Gewerkschaft gefolgt. Angela Davis hat dort gesprochen für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal. In Paris, in verschiedenen französischen Städten gab es Demonstrationen im April ja hier auch schon in Hamburg und in Frankfurt und eben am vorletzten Samstag eben auch in Berlin eine Kiezkundgebung in der Weisestraße. Es waren viele unterschiedliche Gruppen da. Ich würde mal sagen, so grob aus dem Spektrum der stadtteilpolitisch aktiven Gruppen, Leute, die sich gegen Ausbeutung durch Mieten wehren, viele Antirepressionsgruppen, Antiknastgruppen und antirassistische Gruppen und manche Gruppen, die natürlich das alles zusammen machen. Und das lässt sich auch ganz gut an einzelnen Redebeiträgen nachvollziehen. Wir werden einige heute hier hören. Es gab dazu Live-Musik. Mila ist dort aufgetreten, Mila Morgenstern. Er hat einen Song für Mumia komponiert, den ich hinterher von ihm auch als gute Aufnahme kriegen konnte. Deswegen werden wir den dann heute sozusagen von CD hören und nicht von der Aufnahme. Dann Jock hat dort gespielt. Turgay, selber lange Jahre in der Haft in der Türkei, hat Lieder dort gespielt für Mumia. Die Punkrockband Mülsch hat einige Songs unplugged gespielt, was zumindest für die meisten, die die Band kennen, sehr ungewöhnlich war. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendjemand vergessen, aber wie auch immer, wir werden uns jetzt im nächsten Teil der Sendung mit dieser Kundgebung beschäftigen. Hier ein erster Beitrag. Die tödliche Realität der Knast in den USA ist kein Einzelfall, sondern hat System. Unternehmen bereichern sich an der Notlage der Gefangenen durch Zwangsarbeit, während die Kontinuität der Kolonialgeschichte und Sklaverei vor allem hinter Gittern spürbar ist. Schwarze, Illegalisierte und Arme werden zu Tausenden durch Justiz und Polizei in Gefängnisse eingesperrt und ausgebeutet. Das selbsterkorene Land of the Free hat weit über 2 Millionen Gefangene. Über 2 Millionen Gefangene, welche auch nach der Freilassung durch gesetzliche und gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen sowie traumatisierende Erfahrungen den Knast nie wirklich hinter sich lassen können. Die Größe und Härte der Knastindustrie mag eine einmalige Qualität in den USA haben, aber repressive Gefängnisse mit Ausbeutung und Machtmissbrauch sind weltweit zu finden. Auch hier in Deutschland gibt es fast 50.000 Gefangene, allein fast 3.000 in Berlin. Nicht mit inbegriffen sind gefängnisähnliche Institutionen wie Lager oder Ankerzentren. Die Todesstrafe gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr, doch sterben immer noch viele Gefangene durch die Folgen von Knast oder gar direkt durch Mörder in Uniform. Alleine von 1990 bis heute sind uns in Deutschland 181 Todesfälle und Morde bekannt an illegalisierten MigrantInnen und Schwarzen, allein durch die Polizei und Knäste. Vor allem in Gewahrsam und hinter Gittern werden die Todesfälle schnell als Suizide oder Unglücksfälle deklariert, um die verantwortlichen Beamten vor Ort und die Vorgesetzten zu entlasten. In diesem geschlossenen und gewaltvollen System dringt kein Blick von außen über die Mauern. Daher sind Vertuschungen und Verdrehungen bei Todesfällen keine Einzelfälle, sondern eine Konstante in unseren Rechercheergebnissen. Uri Jallo mag zwar der bekannteste Fall sein, doch denken wir an den vor kurzem verstorbenen Kosai Khalaf, welcher im März diesen Jahres in Delmenhorst in Gewahrsam starb, obwohl er vor Kontakt mit der Polizei kerngesund war. Ein medizinisches Gutachten zeigt klare Anwendung äußerer Gewalt. Oder an Ferhat Mayouf, der am 23. Juli letzten Jahres in seiner Zelle in der JVA Moabit verbrannte. Wärter vor der Tür reagierten nicht auf Hilferufe. Wie kann dann von Suizid die Rede sein? Mal abgesehen davon, dass es in Knästen ganz allein keinen Freitod, sondern höchstens einen Zwangstod geben kann. Trotz der alarmierenden Augenzeugenberichten von Mitinsassen wurde der Fall schnell zu den Akten gelegt und die Repression galt dann den Zeugen und im Knast selbst. Doch trotz der ganzen Repression bieten Menschen wie Mumia Abu-Jamal dem System die Stirn. Er ist nicht nur 40 Jahre hinter Gittern, sondern vor allem 67 Jahre dabei, für eine bessere Welt zu kämpfen. Von seinen Anfängen mit 15 Jahren in der Black Panther Party gegen rassistische Polizeigewalt und Polizei- und Staatsgewalt bis hin zu seinen Schriften und Berichten über die Knastmauern. Mumia ist somit nicht nur für viele ein trauriges Synonym eines rassistischen und repressiven US-amerikanischen Staates, sondern steht vielmehr stellvertretend für einen emanzipatorischen und solidarischen Widerstand gegen genau dieses System. Und so unterschiedlich die Gegebenheiten und Probleme auf den unterschiedlichen Kontinenten und in den Kontexten sein mögen, die Wurzel von Rassismus, Kapitalismus und anderen Übel bleiben die gleichen. Lasst uns alle für eine bessere und solidarische Zukunft kämpfen und vergessen wir dabei vor allem nicht diejenigen, die in Gefängnissen eingesperrt wurden, denn Free Mumia heißt Free Them All. Das gerade gehörte ein Ausschnitt der Rede von der Kampagne Death in Custody, die eben deutlich machten, was Mumia Abu-Jamals Beispiel auch für ihre Arbeit und Recherche und ihre Solidarität mit Kämpfenden hier bedeutet, die sich gegen Polizeigewalt und Kneste wehren. Und als nächstes hören wir von der VVN, BDA, deren Ehrenmitglied Mumia ist, und die erklärt, dort erklärte ein Redner, warum das so ist. Hallo. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. So kann ich nicht mehr lesen. Okay. Bund der Antifaschistinnen sendet 1000 Geburtstagsgrüße an Mumia. Wir senden von hier aus viel Kraft, 1000 solidarische Grüße an dich, Mumia Abu-Jamal, an unser Ehrenmitglied und unseren unbeugsamen Kämpfer. Power durch die Knastmauer, bis sie bricht. Lass ihn endlich frei. Heute, an seinem 67. Geburtstag, liegt Mumia nach einer Herzoperation an Händen und Füßen gefesselt im Krankenhaus. Schon vor seiner Noteinlieferung war Mumia im Knast positiv auf Covid-19 getestet worden und litt an akuten Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust. Bereits 4 Gefangenen im Gefängnis in Pennsylvania sind an Corona gestorben. Währenddessen ist in den USA in der Nacht zu Dienstag in Columbus im US-Bundesstaat Ohio ein 15 Jahre altes schwarzes Mädchen durch Polizeischüsse getötet worden. Nur wenige Tage zuvor hatte eine Polizistin nicht weit vom Gerichtsgebäude entfernt einen 20-jährigen schwarzen Dontor Wright in Minneapolis bei einer Polizeikontrolle erschossen. Und wenige Tage zuvor erschossen Polizisten den 13-jährigen Adam Toledo. 1000 Tote durch Polizeischüsse gab es allein im Jahr 2020 in den USA. Die meisten Opfer davon waren POCs. Seit 2002 ist Mumia Ehrenmitglied in der VVN-BDA. Diejenigen, die sich ganz energisch dafür aussprachen, waren auch unsere Gründerinnen, Verfolgte des Naziregimes und antifaschistische Widerstandskämpferinnen. Deshalb möchte ich jetzt auch an unser verstorbenes Mitglied Peter Gingold, Jude, Kommunist, Geflüchteter, antifaschistischer Widerstandskämpfer in der französischen Resistance, hier statt meiner Postum zu Wort kommen lassen. Er schrieb zum politisch skandalösen und dem offenen Zutagetreten rassistischen Motiven und dem Urteil gegen Mumia Abu-Jamal. Mumia sitzt in der Hölle des Todestraktes. Aus Rassismus, denn seine Haut ist schwarz. Weil die Stimme dieses Kämpfers für Menschenrechte, den man The Voice of the Voiceless nennt, zum Schweigen gebracht werden soll, isoliert von einem Hinrichtungstermin zum anderen hin und her. Das ist physische Folter, eine entsetzliche, unentwegte Folter, Tag und Nacht. Peter sagte weiter, wir Überlebenden des antifaschistischen Widerstands, des Holocaust, zu denen ich gehöre, die stets den Tod vor Augen hatten und nur mit viel Glück der Nazi-Hölle entronnen sind, können es wohl zu innerst nachempfinden. In unserem Namen möchte ich diese Gefühle der tiefsten solidarischen Verbundenheit mit Mumia zum Ausdruck bringen. Ich kann mich mit all meinen Sinnen in seine Lage hineinfühlen. Wohl habe ich nicht so lange, nur einige Monate, in einer Todeszelle gesessen. Auf das Schwerste belastet, in den Händen der Gestapo, waren das Todesurteil und die Hinrichtung unweigerliche Gewissheit. Damals, 20 Jahre alt, mein ganzes Leben noch vor mir, hatte ich stündlich den Tod vor Augen. Ich weiß, was es bedeutet. Mit märchenhaftem Glück bin ich dem entkommen, weil es mir gelang, meine Henker in eine Falle zu locken und zu fliehen. Nie werde ich vergessen, wie ich meiner Jugend zum ersten Mal internationale Solidarität erlebte. Ich geriet zufällig in eine Kundgebung in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Ich hörte erstmalig vom Justizmorden in den USA Es ging damals um Sacco und Vanzetti. Diese Solidarität mit Menschen auf der anderen Hälfte des Erdballs, unschuldig zum Tode verurteilt und hingerichtet, beeindruckte mich so sehr, dass sie für mich zum Schlüsselerlebnis wurde. Die Geschichte verpflichtet die Deutschen wie keine anderen auf der Erde, politisch und moralisch am lautstärksten aufzuschreien, um den Rassismus zu bekämpfen, wann und wo er auch zutage tritt, und sich mit jedem und jeder zu solidarisieren, der aus rassistischen Gründen verfolgt, beleidigt, verletzt wird und vor allem dessen Leben bedroht wird. Wir schulden es der Welt, wir schulden es den Opfern des Rassismus und des Faschismus, wir schulden es den antifaschistischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern. Vor allem angesichts dessen, wie beängstigend virulent der Rassismus in der deutschen Bevölkerung ist. Wir leben in einem Land, das seine Vergangenheit nie wirklich aufgearbeitet hat, das weder Herrenmenschentum noch Rassismus jemals wirklich abschwor. Von Mumia kommen die Worte: Diese Solidarität bringt mich vom Tode zum Leben. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, niemals. Immer wieder hat der Gouverneur Tom Ridge ein Datum für die Hinrichtung durch die Giftspritze festgelegt. Die weltweite Solidaritätsbewegung hat Mumias Tod immer wieder verhindert. Verstärken wir den Kampf, Mumia zu retten. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Kämpfen wir also, um Mumia Abu-Jamal den Machenschaften der US-Justiz zu entreißen. Wir dürfen nicht ruhen, denn ohne Solidarität ist ein Sieg nicht möglich. Schließen wir unsere Kräfte zusammen, damit die Solidarität Mumia vom Tod ins Leben bringt. Bis heute hat sich an den Forderungen von Peter Gingold nichts geändert. Wir fordern die umgehende Freilassung von Mumia Abu-Jamal und eine adäquate medizinische Behandlung für ihn und alle anderen politischen Gefangenen. Mumia Abu-Jamal darf nicht im Gefängnis sterben. Ohne Wenn und Aber, Mumia muss freigelassen werden, jetzt und sofort. Danke. Als ich nach Berlin kam, das war so Ende der 80er Jahre, da gab es auch schon Soli-Gruppen für Mumia, das ist schon so richtig lange her. Das begleitet mich, das war, glaube ich, eines der ersten Geschichten, die ich hier politisch wahrgenommen und erlebt habe. Und ich bin den Initiativen seitdem sehr dankbar, dass sie dafür werben und sorgen wollen, dass Mumia und die vielen Menschen, die es auch betrifft, irgendwie aus dem Knast kommen. Ungefähr genauso lange mache ich schon Musik. Ja, ich glaube, ziemlich genauso lange, wie Mumia im Knast sitzt, trete ich öffentlich auf. Free Mumia, und der erste Song heißt Anlauf. Die Zimmerdecke kam schon runter, doch sie fiel mir nicht auf den Kopf. Ich war schon auf der Straße und ich hasste mich für meine Lethargie. Das habe ich öfter, doch jetzt bin ich draußen. Sehe ein paar Menschen, die sich hassen, und sie passen gut ins Bild zu einer Welt, die langsam stirbt. Das ist ein Albtraum und ich habe Schiss vor meiner Fantasie. Wenn ich so drauf bin, wenn ich so kaputt bin, jetzt nehme ich Anlauf und dann fliege ich da oben in den Baum. Ich will hier weg und bleibe da, ich halt's nicht aus und komme klar. Ich will hier raus und bleibe drin, da vorne geht was, gehen wir hin. Thank you. draußen scheint die Sonne oder trügt hier nur der Schein? Ein paar Freunde scheinen sich aufzugeben und sie leben weiter vor sich hin, so gut es geht. Ist nicht so leicht, doch wenn es geht, werden wir sehen, ob es zu etwas mehr noch reicht, wenn wir uns halten und nicht fallen lassen. So wie die Pinguine, die den Minusgraden trotzen, in der Gruppe und nicht alleine. Jetzt nehme ich Anlauf und dann fliege ich da oben in den Baum. Ich will hier weg und bleibe da, ich halt's nicht aus und komme klar. Ich will hier raus und bleibe drin, da vorne geht was, gehen wir hin. Cheers! Vielen Dank! Ebenfalls dort sprach die Gruppe Migrantifa, wahrscheinlich eine der zurzeit am meisten angefragten Gruppen, die an unheimlich vielen Stellen gleichzeitig aktiv sind und kämpfen. Hört selbst. Freiheit für Mumia, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Dass Mumia Abu Jamal schon so lange in Gefangenschaft ist, steht exemplarisch für das Gefängnissystem in den USA. Ein System, was vor allem schwarze Menschen einknastet. Aber Mass Incarceration, also massenhafte Inhaftierung, systematische Entmenschlichung und institutioneller Rassismus sind nicht nur ein Problem der USA. Für uns ist klar, dass auch hier in Deutschland soziale Probleme mit Kriminalisierung und Gefangenschaft beantwortet werden. Obdachlosigkeit, psychische Probleme, Suchtkrankheiten und Armut werden mit Polizei und Knast angegangen, was völlig nutzlose Maßnahmen sind und politische Gefangene produziert. Wenn wir sagen, Freiheit für alle politischen Gefangenen, dann meinen wir Freiheit für alle, die zur Aufrechterhaltung eines ausbeuterischen, zutiefst rassistischen Systems in Knäste gesperrt werden. Dann meinen wir Freiheit für alle, die in Camps und Lagern an und innerhalb der europäischen Grenzen ausharren müssen, während ihr Elend verschwiegen und mit der angeblichen Sicherheit der Privilegierten begründet wird. Wir meinen, nieder mit ihren Institutionen, die ausschließlich für die Unterdrückung der vielen und den Profit der wenigen errichtet wurden. Mumia hat letztes Jahr in einem Artikel geschrieben, "Abolition was not a skip in the park. It is a deep, committed movement of social transformation that seeks to bring down institutions that needlessly inflict pain upon the people." Ein Zitat from One Struggle to One Another von Oktober 2020. Übersetzt heißt es so viel wie: Die Abschaffung von Gefängnissen ist kein Hüpfer im Park. Es geht vielmehr um eine tiefgehende, engagierte Bewegung sozialer Transformation, die darauf aus ist, Institutionen abzuschaffen, welche unnötigerweise menschliches Leid verursachen. Und darum muss es uns auch hier gehen. Wenn wir davon sprechen, dass Gefängnisse abgeschafft gehören, dann ist das für uns keine Sache, die von heute auf morgen passiert. Um das zu erreichen, müssen wir uns langfristig organisieren. Und das ernst meinen, mit Gemeinschaften bilden, die auf kollektiver, zwischenmenschlicher Verantwortung gegründet ist. Wir müssen uns ernsthafte Gedanken darum machen, wie wir Konflikte zwischeneinander lösen wollen. Und wir müssen einsehen, dass wir Gefängnisse in den bestehenden Verhältnissen nicht einfach abschaffen können. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Gefängnisse dienen der Aufrechterhaltung eines ausbeuterischen und zutiefst rassistischen Systems. Viele landen im Knast, weil sie gegen die herrschende Eigentumsordnung verstoßen, weil sie klauen, um sich selbst oder auch ihre Familien zu ernähren oder um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Doch weder Armut noch Drogensucht werden wir mit Knästen lösen. Und während diese Leute im Knast landen, können Leute, die Milliarden an Steuern hinterziehen oder Massen an ArbeiterInnen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten lassen, einfach so frei herumlaufen. Das zeigt uns ganz klar den Charakter des Justizsystems. Es handelt sich um Klassenjustiz, welche sich gegen ArbeiterInnen und Prekarisierte richtet, während die Reichen quasi jeder Strafe befreit tun und lassen können, was sie wollen. Klassenjustiz bedeutet auch, dass sich Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften gegen jede politische Bewegung stellen, die ernsthaft an dieser Lage etwas ändern will. Egal ob Racial Profiling im Alltag, Verhaftungen auf Demos, Isolierung in Knästen, Razzien in migrantischen Läden oder die Abschiebe- und Grenzpolitik der BRD. In all dem erfahren wir die Repression des Staates. Der Repressionsmethodenkoffer des Staates und seine Behörden ist vielfältig. Und so müssen auch unsere Antworten darauf sein. Letztes Jahr haben wir uns viel mit der Notwendigkeit eines migrantischen Antifaschismus und mit rechten Strukturen innerhalb der Berliner Polizei auseinandergesetzt. Wir haben erlebt, wie wir und unsere Geschwister kriminalisiert, unsere Anliegen kleingeredet und unsere Arbeit diffamiert wurde. Gegen all diese Formen der Repression müssen wir uns wehren und schützen. Wie das genau aussehen kann und soll, müssen wir kollektiv erarbeiten, in der alltäglichen Praxis und in der gemeinsamen Diskussion. Wir müssen uns organisieren, um gemeinsam aktiv zu werden. Wir müssen einander unterstützen, um Strukturen schaffen zu können, die uns selbst schützen. Und wir müssen größer denken, als nur die nächsten Repressionskosten solidarisch zu zahlen. Dieses System ist menschengemacht. Also sind wir Menschen auch in der Lage, es wieder aus den Angeln zu heben. Freiheit für Mumia und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Über Mumia Abu-Jamal gibt es viel zu sagen. Es wurde auch viel dort auf der Kundgebung inhaltlich über ihn gesagt, vor allen Dingen vom Free-Mumia-Bündnis. Ich denke aber, dass regelmäßige Hörerinnen und Hörer die Geschichte des gefangenen Radiojournalisten, der seit fast 40 Jahren in Haft sitzt, zumindest in groben Zügen hier kennen. Deswegen denke ich, um dem geringen Zeitrahmen gerecht zu werden, den wir haben, gehen wir mal auf aktuellere Sachen ein. Und eine Sache, die ganz, ganz offensichtlich ist, ist derzeit die Pandemie Corona und Knäste. Und dazu hier ein Redebeitrag von Free Mumia Berlin. Corona und Gefängnis. A nightmare come true. Ein wahr gewordener Albtraum. Anfang April 2021 wurde im US-Bundesstaat Pennsylvania jedes Gefängnis mit ausreichend Impfdosen von Johnson & Johnson versorgt. SchließerInnen und Gefangene, alle konnten sich impfen lassen. Aber viele der Gefangenen wollten den Impfstoff von Johnson & Johnson nicht. Sie wollten Pfizer oder Moderna. Da viele der inhaftierten Menschen zögerten, sich impfen zu lassen, sollte mit einer 25 Dollar Bezahlung für jede geimpfte Person die Bereitschaft zur Impfung erhöht werden. Kaum zwei Wochen später wird von zwei US-Behörden wegen Berichten über möglicherweise gefährliche Blutgerinnsel ein Stopp der Verwendung des Coronavirus-Impfstoffs von Johnson & Johnson empfohlen. Laut Berichten vom Marshall Project und Associated Press sind landesweit weniger als 20% der Gefangenen geimpft und seit Corona-Ausbruch in den Gefängnissen im März 2020 ist nun jeder und jede dritte von 10 Gefangenen mit Corona infiziert worden. Es wurden aus den Gefängnissen bereits tausende Corona-indizierter Todesfälle gemeldet. Die Gefängnisse sind oft überbelegt. Der Zugang zu medizinischer Versorgung und Hygienematerial wie Masken ist stark eingeschränkt. Maskenpflicht, insbesondere für SchließerInnen, wird nur inkonsequent eingefordert und sogar die einfachsten Hygieneutensilien wie Toilettenpapier und Seife stehen den Gefangenen häufig kaum zur Verfügung. Einige Gefangene zögern, wenn sie Krankheitssymptome bemerken, aus Angst in Einzelhaft gesteckt zu werden oder keine medizinische Versorgung zu erhalten. Andere Gefangene berichteten über tagelanges Warten auf medizinische Behandlung oder dass sie nur mit Kopfschmerztabletten als Allheilmittel abgespeist wurden. CNN berichtet, dass Untersuchungsgefängnisse und andere Haftanstalten die Quelle der größten Covid-19-Ausbrüche sind, da sie überfüllt sind und nur über unzureichende Ressourcen verfügen. Die Infizierungsrate in Gefängnissen ist 4-mal so hoch wie die Infizierungsrate außerhalb der Gefängnisse. Laut dieses Berichtes sind seit dem 16. März 2020 auch die Gefangenenzahlen sowohl für Männer, vor allem aber für unter 25-Jährige und besonders für People of Color gestiegen. Im selben Zeitraum sind die Inhaftierungsraten für geringfügige Vergehen, Frauen und weiße Männer gesunken. Wie auch immer die zukünftige Impfstrategie und Vorgehensweise in Bezug auf Hygienematerial, Besuche, medizinische Behandlung etc. aussehen sollen. Wir alle können sie nur zusammen verändern, wenn wir drinnen und draußen Missstände aufzeigen und gemeinsam dagegen kämpfen. Trotz der derzeitig wieder ernsten Lage des gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal hat es sich gezeigt, dass Öffentlichkeit und direkte Proteste bei den Verantwortlichen ihm Anfang März 2020 eine Behandlung gegen Corona ermöglicht haben. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die einzig sinnvolle medizinische Behandlung für Mumia und alle Gefangenen Freiheit ist, zumal in einem Gefängnissystem, in dem die Gesundheitsversorgung an private Firmen outgesourced ist, deren einziges Interesse Profitmaximierung und nicht das Wohlergehen der Gefangenen ist. Free them all. Thank you. Gerade hörtet ihr Mila Morgenstern, der trat mit genau diesem Song da auf, den hat er speziell für Mumia Abu-Jamals 67. Geburtstag komponiert und der heißt Calling the Spirits of Justice, Free Mumia Abu-Jamal. Gemeinschaftlicher Widerstand, ein Zusammenschluss von Gruppen, die sich um Gefangene aus den G20-Protesten kümmern, hat ebenfalls dort auf dieser Kundgebung in Neukölln gesprochen, das hört ihr jetzt. Die staatliche Repression gegen linke und soziale Bewegungen nimmt seit Jahren zu und zeigt sich in Gesetzesverschärfungen, hohen Haftstrafen, zahlreichen Strafverfahren und brutalen Polizeieinsätzen. Davon betroffen sind Antifaschistinnen, Klimaaktivistinnen, feministische und antirassistische Aktivistinnen und viele andere, die die herrschenden Verhältnisse nicht hinnehmen wollen. Ein Gipfel der Repression fand während des G20 im Jahr 2017 in Hamburg statt, als Demonstrationen von der Polizei auseinandergeprügelt und hunderte Menschen festgenommen wurden. Nach dem G20-Gipfel gab es über 3.500 Ermittlungsverfahren und bisher rund 260 Gerichtsverfahren. Auch knapp 4 Jahre danach ist der Verfolgungswille der Hamburger Justiz ungebrochen. Anfang Dezember 2020 begann der erste Rondenberg-Massenprozess gegen die 5 jüngsten Aktivistinnen, die im Juli 2017 gegen den G20 protestierten. Hintergrund ist die Zerschlagung eines Demonstrationszuges auf der Straße Rondenberg in Hamburg durch die für Gewaltausbrüche bekannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Blumberg der Bundespolizei. Aktuell wurde das Verfahren aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie abgebrochen. Wann der Prozess von neuem beginnen wird, ist momentan noch unklar. Die Betroffenen des Rondenberg-Verfahrens werden keiner eigenen, individuell zugeordneten Handlung beschuldigt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Hamburg werden mit einer gemeinschaftlichen Tat begründet. Verurteilungen werden die Versammlungsfreiheit daher massiv einschränken, da dann die einfache Teilnahme an einer Demonstration als Straftat ausgelegt werden kann. Vor dem Bezirksgericht in Zürich hat der Rondenberg-Prozess gegen 3 Menschen aus der Schweiz allerdings bereits am 16. April stattgefunden. Der Skandal bei diesem Prozess ist auch, dass das Urteil schon seit letztem Herbst feststeht. In den Akten, die den Beschuldigten vor dem Prozess zur Einsicht vorlagen, befand sich unter anderem ein Dokument mit einem bereits fertig formulierten Urteilsspruch inklusive Urteilsbegründung durch den Richter Vogel, datiert vom vergangenen Herbst. Die Genossinnen sollen als schuldig verurteilt werden. Lediglich das Strafmaß war noch offen. Im Klartext heißt das, die Vorverurteilung steht fest und die Gerichtsverhandlung gerät endgültig zur Farce. Deswegen haben die Angeklagten den Gerichtssaal noch während der Verhandlung unter Protest verlassen. Das Urteil wurde noch nicht bekannt gegeben und folgt wohl schriftlich. Wir fordern die Einstellung aller Strafverfahren gegen Linke in Zusammenhang mit G20. In ihrer Prozesserklärung haben die Genossinnen aus der Schweiz geschrieben: Es ist kein Zufall, dass wir, die wir uns gegen diese Zustände wehren, vor Gericht stehen und eben nicht jene, die für die tägliche Gewalt, für Tod und Elend auf dieser Welt verantwortlich sind. Bei dieser schreienden Ungerechtigkeit bleibt uns nichts anderes, als Widerstand zu leisten und weiter zu kämpfen, weiter auf die Straße zu gehen, mit der Jugend, mit den Massen hier und weltweit, um der Unterdrückung, Ausbeutung und der Zerstörung des Planeten ein Ende zu setzen. Als Kampagne gemeinschaftlicher Widerstand betonen wir, dass wir uns nicht spalten und kriminalisieren lassen und an der Seite aller Betroffenen von Repression stehen. Wir kämpfen weiter gemeinschaftlich gegen rassistische und tödliche Polizeigewalt und leisten Widerstand gegen die autoritären und reaktionären Entwicklungen in Staat und Gesellschaft. Unser gemeinsames Ziel ist eine solidarische Gesellschaft ohne Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus. Wir fordern ebenfalls die sofortige Freilassung von Mumia Abu-Jamal. Free Mumia, freedom all! Die Kundgebung fand in der Weißestraße statt, vor den Räumlichkeiten des vor einiger Zeit geräumten Kneipenkollektivs Syndikat. Und so war es auch nur folgerichtig, dass jemand vom Syndikat dort sprach. Und auch das Syndikat hat eine lange Geschichte mit der Unterstützung von Mumia Abu-Jamal, wie ihr gleich hören könnt. Hallo ihr, schön endlich mal wieder in der Weißestraße zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen. Viele Gesichter, die man sonst vor oder hinterm Tresen gesehen hat, mit denen man wunderbare Nächte gefeiert hat, gearbeitet hat, aber auch in den letzten Jahren viel demonstriert haben. Wie eben schon gesagt wurde, die Kneipe ist jetzt seit einem bald dreiviertel Jahr geräumt oder ein bisschen mehr als einem halben Jahr geräumt. Und das alles nur dafür, damit es nach wie vor zugemauert ist. Also diese angeblichen Eigentümer Piers Global, denen ging es nicht darum, irgendwas Sinnvolles mit den Räumlichkeiten zu machen oder irgendwie das weiter zu vermieten, weil sie ein ach so tolles, super schickes Angebot gehabt hätten oder so. Es ging einfach nur darum, uns als Altmieter loszuwerden, wie sie es auch bei ganz vielen anderen kleinen Gewerbe versucht haben, sich da aber leider so stümperhaft angestellt, also zum Glück so stümperhaft angestellt haben, dass sie verloren haben. Bei uns haben sie leider gewonnen. Aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die um ihre Existenz gekämpft haben oder um ihre Existenz kämpfen. Nach uns wurde noch die Liebig 34 geräumt. Vor etwas mehr als einem Monat wurde die Meuterei geräumt. Am Donnerstag gab es ein Gerichtsverfahren gegen die Buchhandlung Kisch & Co. in der Oranienstraße. Auch die sollen weichen. Da ist es auch so eine ominöse Luxemburger Firma, die aber allem Anschein nach eigentlich den Erbinnen des Tetrapack-Vermögens gehört. Das sind irgendwie 4, 5 Geschwister, die haben von ihrem Vater um die 12 Milliarden Pfund geerbt und wissen jetzt nicht, wohin mit ihrem Geld und fangen ähnlich wie die Pierce-Brüder an, einfach mal Städte aufzukaufen, Stadtteile aufzukaufen, um ja, mit ihrem Geld, wie sie es nennen, was Sinnvolles zu machen. Gleichzeitig vertreiben sie, wo sie sind, das örtliche Gewerbe, die örtlichen Mieter, weil natürlich mit den Mietsummen, die jetzt noch zustande kommen, kann man seine Investments nicht refinanzieren. Aber da will ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ich musste, als die Einladung kam, dass wir hier sprechen sollen zu Mumias Geburtstag, an viele schöne Anekdoten rund um Mumia und das Syndikat denken. Und das ist viel entscheidender eigentlich heute. Ich glaube, es war der 60. Geburtstag von Mumia, wo wir auch wild gefeiert haben in der Kneipe. Das war auch ein Tag, da gab es erst eine Infoveranstaltung und es waren auch Freunde aus Süddeutschland da. Und nach der Infoveranstaltung wurde es ein munterer Abend und wir haben seinen Geburtstag ordentlich gefeiert. Es gab einen bestechlichen DJ und irgendwann nachts um 2:30 guckten die Freunde aus Süddeutschland auf die Uhr und waren völlig entsetzt, wie denn mitten in der Woche, ich glaube es war ein Dienstag, die Kneipe noch brechend voll sein konnte. Es wurde auf den Tischen getanzt. Der DJ war bestechlich, um noch Kohle reinzukriegen für Mumias Verteidigung und Revisionsverfahren. Und die konnten es überhaupt nicht glauben, weil sie kommen aus Regionen in Süddeutschland, wo es eine Sperrstunde um 1 gibt. Und wir waren nachts, dienstags in der Woche um 2:30 bei voller Lautstärke. War es einfach eine wunderbare Nacht, wie sie so oft passiert ist im Syndikat, die auch nicht planbar waren, die einfach passiert sind. Und eine andere Sache, die mir eingefallen ist, war eine Rezession, ich glaube bei Kaib oder Google oder irgend sowas, wo irgendwer mal geschrieben hat, ja, ist ja irgendwie eine ganz tolle Punkerkneipe, aber er würde nicht verstehen, warum überall Bilder von Bob Marley hingen. Viel später ist uns eingefallen, okay, der meinte nicht Bob Marley, sondern einfach nur, weil er einen Mensch mit Dreadlocks gesehen hat, aber es waren die vielen, vielen verschiedenen Mumia-Plakate, Aufkleber, die immer in der Kneipe präsent waren, weil das Thema Mumia auch eng mit dem Syndikat auch verbunden ist, weil viele aus der Mumia-Gruppe waren im Kollektiv oder haben da gearbeitet oder waren Stammgäste. Und so hat sich das auch für uns als Syndikat immer auch als natürlicher Kampf angefühlt, auch sich für die Freiheit und für das Leben von Mumia und natürlich auch allen anderen politischen Gefangenen einzusetzen. Wir hatten immer eine Knastkasse, wir haben immer versucht, mit unserem Geld, was wir irgendwie verdient oder eingenommen haben, und das solidarisch zu verteilen für alle möglichen Kämpfe in dieser Welt. Natürlich auch Kämpfe hier vor Ort, aber auch ja, für die Freiheit von Mumia, von irgendwelchen anderen von Repressionen betroffenen Menschen überall in der Welt uns einzusetzen und nicht nur uns zu sehen, sondern wie eben schon gesagt, wir waren vielleicht der Nabel hier für den Kiez, aber wir waren nicht der Nabel der Welt, sondern wir haben natürlich gesehen, dass wir mit unseren Privilegien den Menschen in der Welt auch helfen können, die eben nicht über diese Privilegien verfügen. Eigentlich viel mehr muss ich gar nicht erzählen. Es freut mich einfach, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir haben alle zusammen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn wir erstmal Piers Global, Deutsche Wohnen und Co. enteignet haben und all die anderen Dreckswohnungskonzerne, dann werden wir auch hoffentlich diese wunderbaren Räumlichkeiten da vorne bald wieder kriegen und können endlich zusammen wieder feiern. Und nächstes Jahr am Rumias Geburtstag, wenn er in Freiheit ist und wir in der Kneipe sind, alle zusammen feiern. Danke euch. Jetzt rennt mir hier absolut die Sendezeit davon. Ich muss mich verabschieden. Schaut auf unseren Blog für den Podcast. Verlinkt ihn gerne weiter an Freunde und Bekannte. Der Podcast heißt radioaktivberlin.nostate.net. Und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Markus. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president